Morgen. Sehr gemütliche Arbeit haben Sie da. Ich hatte nicht aufgeblickt, als sie herankamen. Und jetzt, da ich angesprochen wurde, streckte ich langsam und mühsam den Rücken, wie Straßenarbeiter es tun. Ich spuckte kräftig aus nach Art der einfachen Schotten und betrachtete die beiden in aller Ruhe, ehe ich antwortete. Mir gegenüber hatte ich zwei Paar Augen, denen nichts entging. »Es gibt schwerere Arbeit und leichtere«, sagte ich anzüglich. »Ihre wäre mir lieber den ganzen Tag mit dem Hintern auf solchen Polstern sitzen. Sie und Ihre Dreckswagen, die machen meine Straßen kaputt. Wenn's mit rechten Dingen zuginge, müssten Sie reparieren, was Sie kaputt machen.« Der Dicke sah sich die Zeitung an, die neben Turnbulls Bündel lag. »Sie kriegen die Zeitung ja ziemlich pünktlich, scheint's«, bemerkte er. Ich warf einen Blick darauf. »Jawohl, sehr pünktlich. Wenn man bedenkt, dass die Zeitung vom letzten Samstag ist, dann bin ich nur 6 Tage hinten dran.« Er nahm sie auf, las die Adresse und legte sie wieder hin. Der andere hatte sich meine Schuhe angesehen und ein Wort auf Deutsch gesprochen, lenkte die Aufmerksamkeit des Sprechers auf sie. »Einen guten Geschmack haben Sie, was Stiefel angeht«, meinte er. »Die da hat kein Landschuster gemacht.« »Tatsächlich nicht«, gab ich zu. »Die sind in London gemacht. Die habe ich von einem Herrn, der letztes Jahr zur Jagd hier war. Wie hieß er doch noch?« Ich kratzte mir den vergesslichen Kopf. Wieder sprach der Geschniegelte auf Deutsch. »Wir wollen weiterfahren«, sagte er. »Der hier ist echt.« Noch eine letzte Frage stellten sie. »Ist hier früh am Morgen jemand vorbeigekommen? Vielleicht auf einem Fahrrad oder auch zu Fuß?« Beinahe wäre ich darauf hereingefallen und hätte was erzählt von einem Radfahrer, der in der Morgendämmerung eilig vorbeigefahren sei, aber mein Grips reichte aus, die Gefahr zu wittern. Ich tat so, als ob ich tief nachdächte. »Ich war nicht sehr früh dran«, antwortete ich. »Wissen Sie, meine Tochter hat gestern geheiratet und da ist es spät geworden. Als ich die Haustür aufmachte, war es 7 und da war niemand auf der Straße. Seit ich hier oben bin, ist nur der Bäcker vorbeigekommen und der Hirte von Rutschel und dann Sie.« Einer der beiden gab mir eine Zigarre. Ich roch vorsichtig daran und steckte sie in Turnbulls Bündel. Sie stiegen in den Wagen und waren innerhalb von 3 Minuten außer Sicht. Ich atmete aus tiefstem Herzen auf, fuhr aber fort, meine Steine zu karren. Das war mein Glück, denn nach 10 Minuten kam der Wagen zurück. Einer der Insassen winkte mir mit der Hand. Diese Herrschaften waren außerordentlich gründlich. Ich aß Turnbulls Brot und Käse auf und bald danach war ich mit den Steinen fertig. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Die Straßenarbeit konnte ich nicht lange fortsetzen. Ein gnädiges Geschick hatte Turnbull in seinem Hause bleiben lassen, aber wenn er auf der Bildfläche erschien, würde es Schwierigkeiten geben. Ich vermutete, dass der Kordon noch immer fest um die Schlucht gezogen war, und in welcher Richtung ich auch ging, würde ich auf Leute treffen, die mich ausfragten. Keines Mannes Nerven halten es länger als einen Tag aus, bespitzelt zu werden. Bis gegen 5 Uhr blieb ich auf dem Posten. Jetzt war ich entschlossen, zu Turnbulls Häuschen zu gehen, sobald es dunkel wurde, und mein Heil darin zu suchen, bei Nacht über die Berge zu kommen. Aber plötzlich kam ein anderes Auto die Straße herauf und bremste 1 oder 2 Meter von mir entfernt. Ein frischer Wind war aufgesprungen, und der Fahrer wollte sich eine Zigarette anzünden. Es war ein großer Tourenwagen, und die Rücksitze waren mit einem Kunterbund von Gepäck beladen. Ein einziger Mann saß darin. Und ein erstaunlicher Zufall wollte es, dass ich ihn kannte. Er hieß Marmaduke Jopley, und er war eine Beleidigung für die Schöpfung. Er war eine Art Börsenmakler in blauem Blut und lebte davon, sich bei erbberechtigten ältesten Söhnen, reichen jungen Adligen und unzurechnungsfähigen alten Damen anzuschmusen. Marmy konnte man, so hatte ich gehört, auf Bällen und beim Polo und auf den Landsitzen des Adels antreffen. Er war ein raffiniertes Klatsch- und Schandmaul und würde eine Meile weit auf dem Bauch kriechen, um an alles heranzukommen, was einen Titel oder eine Million hatte. Ich hatte eine Geschäftsempfehlung an seine Firma gehabt und er war so freundlich gewesen, mich in seinen Club zum Essen einzuladen. Da hatte er gewaltig geprahlt und mit seinen Herzoginnen renommiert, bis sich mir beim snobistischen Geschwätz dieser Kreatur der Magen umdrehte. Später fragte ich jemanden, warum ihm denn niemand mal einen Tritt gäbe, und bekam die Antwort, dass man in England das schwächere Geschlecht respektiere. Jedenfalls, da war er, totschick angezogen, in einem bildschönen neuen Auto, augenscheinlich unterwegs, um irgendwelche feinen Freunde heimzusuchen. Ich hatte plötzlich eine ganz alberne Idee, und innerhalb einer Sekunde saß ich hinten im Wagen und hatte ihn bei der Schulter gepackt. »Hallo, Jopley«, sang ich beinahe. »So ein Duseljunge!« Er erschrak fürchterlich. Mit offenem Munde starrte er mich an. »Wer zum Teufel sind Sie?« stieß er hervor. »Henny ist mein Name«, erwiderte ich. »Aus Rhodesien, Sie wissen doch.« »Mein Gott, der Mörder!« brachte er halb erstickt heraus. »Genau. Und wenn Sie nicht tun, was ich sage, mein Lieber, dann gibt's einen zweiten Mord. Geben Sie mir Ihren Mantel und auch die Mütze.« Er tat, was ich verlangte, und war völlig blind vor Angst. Über meine schmutzigen Hosen und mein ordinäres Hemd zog ich seinen eleganten Automantel, der sich bis zum Halse zuknöpfen ließ, und verbarg, dass ich keinen Kragen anhatte. Die Mütze setzte ich auf und vervollständigte meine Verkleidung durch seine Handschuhe. In einem Augenblick verwandelte sich der staubige Steinklopfer in einen der elegantesten Autofahrer in Schottland. Auf Mr. Jopleys Kopf stülpte ich Turnbulls unaussprechlichen Hut und befahl, er solle dort bleiben. Dann wandte ich nicht ohne Schwierigkeiten den Wagen. Ich hatte vor, auf dem Weg, den er gekommen war, zurückzufahren, denn die Aufpasser, die ihn schon gesehen hatten, würden ihn wahrscheinlich ohne weiteres passieren lassen. Und Mami glich mir in seiner jetzigen Aufmachung nicht im Mindesten. »Jetzt, liebes Kind«, sagte ich, »sitzen Sie mal ganz still und seien Sie brav. Ich will Ihnen nichts tun. Ich leihe mir nur Ihren Wagen auf eine Stunde oder zwei. Aber wenn Sie mir einen Streich spielen, und vor allem, wenn Sie auch nur den Mund aufmachen, dann drehe ich Ihnen den Hals um, so wahr es einen Gott im Himmel gibt. Kapiert?« Diese abendliche Autofahrt tat mir gut. Wir fuhren 8 Meilen ins Tal hinunter, durch 1 oder 2 Dörfer hindurch, und es war nicht zu übersehen, dass mehrere sonderbar aussehende Gestalten sich am Rande der Straße herumtrieben. Das waren die Aufpasser, die mir eine Menge zu sagen gehabt hätten, wäre ich in anderer Kleidung oder Gesellschaft aufgetaucht. Aber so wurden sie nicht einmal neugierig. Einer tippte grüßend an die Mütze, und ich grüßte gnädig zurück. Als es dunkel wurde, bog ich in eine Seitenschlucht ein, die, wie ich von der Karte her wusste, zu einem einsamen Winkel des Berglandes führte. Bald lagen die Dörfer hinter uns, dann die Gehöfte und schließlich sogar die kleinen Häuser hier und da am Wege. Schon kamen wir in einsames Moorland hinauf, wo die Nacht den Schimmer des Abendrots in den Sumpflöchern löschte. Hier hielten wir an, und zuvorkommend wandte ich den Wagen und gab Mr. Jopley seine Sachen zurück. »Tausend Dank«, sagte ich. »Sie sind doch nützlicher, als ich gedacht hatte.« »Jetzt fahren Sie los. Zur Polizei.« Während ich am Hang saß und die Rücklichter des Wagens verschwinden sah, überlegte ich, wie viele Arten von Verbrechen ich bisher ausprobiert hatte. Entgegen der allgemeinen Ansicht war ich kein Mörder. Aber ich war ein ausgekochter Lügner, ein schamloser Schwindler und ein Straßenräuber mit ausgesprochenem Geschmack für teure Autos. Der kahlköpfige Archäologe. Die Nacht verbrachte ich auf einem Felsvorsprung im Windschatten eines großen Felsblocks, wo das Heidekraut hoch und weich war. Mir war mordsmäßig kalt, denn ich hatte weder Jacke noch Weste. Die waren bei Mr. Turnbull, wie auch Scudders kleines Buch, meine Uhr und, das war am allerschlimmsten, meine Pfeife und mein Tabakbeutel. Nur mein Geld hatte ich im Gürtel bei mir und etwa ein halbes Pfund Ingwerkekse in der Hosentasche. Zum Abendessen verspeiste ich die Hälfte der Kekse, und als ich mich tief ins Heidekraut hineinwühlte, wurde es mir doch ein bisschen warm. Mein Mut war gestiegen, und allmählich machte mir dieses verrückte Versteckspiel sogar Spaß. Bisher hatte ich unglaubliches Glück gehabt. Der Milchmann, der literaturbeflissene Gastwirt, Sir Harry, der Steinklopfer und der idiotische Marmy, alle hatten zu diesem unverdienten Glück beigetragen. Irgendwie gab mir der erste wirkliche Erfolg die Zuversicht, dass ich es schaffen würde. Meine Hauptschwierigkeit war im Augenblick mein entsetzlicher Hunger. Wenn sich irgendwo in einer City ein Geschäftsmann erschießt und es gibt eine gerichtliche Leichenschau, dann schreiben die Zeitungen gewöhnlich, dass der Verstorbene wohl genährt war. Ich weiß noch, ich dachte, mich würden sie nicht wohl genährt nennen, wenn ich mir hier in einem Sumpfloch den Hals brach. Ich lag da und quälte mich selber, denn die Ingwerkekse ließen mich die Leere im Magen nur noch schmerzlicher empfinden, mit der Erinnerung an all das gute Essen, das ich in London so gering geschätzt hatte. Zum Beispiel Paddocks knusprige Würstchen und duftende dünne Speckscheiben und hübsche verlorene Eier. Wie oft hatte ich die Nase darüber gerümpft. Und die Schnitzel, die es im Club gab. Und eine gewisse Schinkensorte, nach der es meine Seele jetzt gelüstete. Ich dachte an alle nur möglichen essbaren Dinge und entschied mich endlich für ein Porterhouse-Steak und ein helles und hinterher Käsetoast. Über der hoffnungslosen Sehnsucht nach diesen Leckerbissen schlief ich ein. Etwa eine Stunde nach der Morgendämmerung wachte ich auf, kalt und steif. Ich brauchte ein Weilchen, um mir klar zu werden, wo ich war, denn ich war sehr müde gewesen und hatte tief geschlafen. Zuerst sah ich durch ein Netz von Heidekraut den blassblauen Himmel, dann den hohen Hang eines Berges, dann meine eigenen Schuhe, die ordentlich nebeneinander in einem Heidelbeerbusch standen. Ich hob mich auf die Ellenbogen und blickte ins Tal hinunter. Und dieser eine Blick bewirkte, dass ich in höchster Eile meine Schuhe anzog und zuschnürte. Denn da unten waren Leute, nur eine Viertelmeile entfernt und fächerförmig über den Hang verteilt. Sie klopften das Heidekraut ab. Marmy hatte sich so schnell wie möglich gerächt. Ich kroch von meinem Felsvorsprung herunter und erreichte einen flachen Graben, der sich den Berg hinaufzog. Der Graben führte mich sehr bald ins flache Bett eines Baches, in dem ich bis zum Gipfel hinaufkletterte. Von dort aus blickte ich zurück und stellte fest, dass ich noch nicht entdeckt worden war. Meine Verfolger suchten unverdrossen den Hang ab und kamen langsam höher. Hinter der Horizontlinie rannte ich etwa eine halbe Meile weit, bis ich über dem obersten Ende der Schlucht zu sein glaubte. Dann zeigte ich mich und wurde sofort von einem der seitlich Suchenden entdeckt, der die anderen aufmerksam machte. Ich hörte sie von unten her rufen und sah, dass sie die Richtung änderten. Ich tat, als verschwände ich hinter der Kammlinie. Aber stattdessen lief ich den Weg zurück, den ich gekommen war, und in 20 Minuten befand ich mich über meinem Schlafplatz. Von dort aus sah ich mit Genugtuung, wie meine Verfolger den Hang oberhalb der Schlucht hinaufliefen, auf einer hoffnungslos falschen Spur. Nun konnte ich mir die Richtung aussuchen, und ich wählte einen Hügelkamm, der im Winkel zu dem verlief, auf dem ich war. Sehr bald würde eine tiefe Schlucht zwischen mir und meinen Verfolgern liegen. Die Bewegung hatte mich erwärmt, und langsam machte mir die Sache erstaunlicherweise Spaß. Im Gehen frühstückte ich die staubigen Reste der Ingwerkekse. Ich hatte keine Ahnung von dieser Gegend und wusste nicht, was ich tun sollte. Auf die Ausdauer meiner Beine konnte ich mich verlassen, aber es war mir ganz klar, dass die Leute hinter mir die Landschaft genau kannten und dass meine Unkenntnis ein gewaltiges Handicap war. Vor mir sah ich ein Meer von Hügeln, die gegen Süden hin zu Bergen wurden, sich aber im Norden in breite Streifen teilten, zwischen denen weite, flache Täler lagen. Der Kamm, den ich gewählt hatte, schien nach einer Meile oder zweien zu einem Moor hinunterzuführen, das wie eine Tasche im Hochland lag. Diese Richtung schien mir so gut wie irgendeine andere zu sein. Meine Kriegslist hatte mir einen ganz schönen Vorsprung eingetragen, vielleicht 20 Minuten, und eine Schlucht lag schon hinter mir, als ich die Köpfe der ersten Verfolger sah. Die Polizei hatte anscheinend die Ortsansässigen aufgeboten. Die Leute sahen mir aus wie Hirten und Waldhüter. Als sie mich erblickten, schrien sie »Hallo!« und ich winkte ihnen zu. Zwei liefen in die Schlucht hinunter und fingen an, auf meiner Seite heraufzuklettern, während die übrigen auf der anderen Seite blieben. Mir kam es vor, als spielten wir Räuber und Gendarm, wie die Schuljungen. Aber bald sah die Sache weniger wie ein Spiel aus. Meine Verfolger waren kräftige Männer und sie waren hier zu Hause. Beim Umschauen stellte ich fest, dass nur drei mir direkt folgten und schloss daraus, dass die übrigen einen Kreis schlugen, um mir den Weg abzuschneiden. Meine Unkenntnis dagegen konnte mir leicht zum Verhängnis werden, und ich beschloss, dieses Wirrsal von kleinen Schluchten zu verlassen und auf das Moor zuzuhalten, das ich von oben gesehen hatte. Ich musste so viel Entfernung zwischen mich und meine Verfolger bringen, dass ich sie ganz abschütteln konnte. Und das ging am ehesten, wenn ich den richtigen Boden dafür fand. Wäre irgendwo Deckung gewesen, so hätte ich mich aufs Pirschen verlegt. Aber auf diesen kahlen Hängen konnte man jede Fliege eine Meile weit sehen. Meine Hoffnung lag in meinen langen Beinen und meiner guten Lunge. Aber für die brauchte ich ebenen Boden, denn ein trainierter Bergsteiger war ich nicht. Wie gut hätte ich ein ausdauerndes Afrikanderpony gebrauchen können. Ich machte einen gewaltigen Spurt von meinem Hügelkamm hinunter ins Moor hinein, ehe irgendwelche Gestalten an der Horizontlinie hinter mir auftauchten. Ich überquerte einen Bach und stieß auf eine Landstraße, die einen Grat zwischen zwei Schluchten bildete. Vor mir lag ein weiter, mit Heide bewachsener Hang, dessen Höhe von dem einzeln dastehenden Federbusch einiger Bäume gekrönt war. In der Böschung neben der Straße erblickte ich ein hölzernes Gatter, von wo ein grasbewachsener Pfad über die erste Welle des Moors hinwegführte. Ich sprang über die Böschung und folgte dem Pfad, und nach ein paar hundert Metern, sobald die Straße außer Sicht war, hörte das Gras auf und der Pfad wurde zu einem Weg, der offenbar recht sorgfältig instand gehalten wurde. Zweifellos führte er zu einem Haus, und ich überlegte, ob ich ihm folgen sollte. Bisher hatte ich Glück gehabt, und offenbar war diese abgelegene Wohnstadt meine beste Zuflucht. Jedenfalls gab es dort Bäume, und das bedeutete Deckung. Ich ging nicht auf dem Weg, sondern rechts davon neben dem Bach, wo hoher Adlerfarn stand und die Böschung mich abschirmte. Das erwies sich als nützlich. Denn kaum war ich dort unten, so sah ich rückblickend die Verfolger über den Kamm des Hügels kommen, den ich hinuntergerannt war. Danach sah ich mich nicht mehr um, dazu hatte ich keine Zeit mehr. Ich lief bachaufwärts, an den kahlen Stellen kroch ich, und eine lange Strecke wartete ich in dem seichten Wasser. Ich stieß auf eine verlassene Hütte mit einer Reihe von Torfstößen, die da standen wie Gespenster, und einem verwilderten Garten. Von dort aus sah ich die Schornsteine des Hauses ein paar hundert Meter zu meiner Linken rauchen. Ich verließ den Bach, stieg noch einmal über eine Böschung und stand unversehens auf einem rau geschnittenen Rasen. Ein Blick rückwärts versicherte mir, dass ich außer Sicht meiner Verfolger war, die noch nicht die erste Bodenwelle des Moors überschritten hatten. Der Rasen war sehr rau, mit der Sichel statt mit dem Rasenmäher geschnitten. Einige Beete mit buschigen Rhododendren waren da. Zwei Birkhühner, die für gewöhnlich keine Gartenvögel sind, flogen auf, als ich herankam. Das Haus vor mir war der übliche Hochmoorhof, an den ein stattlicherer, weißgetünchter Flügel angebaut war. Dieser hatte eine Glasveranda, und durch das Glas sah ich das Gesicht eines älteren Herrn, der mich mit mildem Blick beobachtete. Ich schritt über den groben Kies des Gartenpfades und ging in die offene Verandatür hinein. Drinnen war ein hübscher Raum, auf der einen Seite verglast, auf der anderen eine Menge Bücher in Regalen. In einem Zimmer dahinter sah ich noch mehr Bücher. Anstelle von Tischen standen Glaskästen da, wie in einem Museum, die mit Münzen und seltsamen Steinwerkzeugen gefüllt waren. In der Mitte stand ein Schreibtisch mit Schubladen an beiden Seiten, und daran saß vor Papieren und aufgeschlagenen Büchern der milde, blickende alte Herr. Sein Gesicht war rund und blank wie das von Mr. Pickwick. Eine große Brille saß ihm auf der Nasenspitze, und sein Schädel glänzte so hell und kahl wie eine Glasflasche. Er rührte sich nicht, als ich hereinkam, sondern hob nur friedlich die Augenbrauen und wartete darauf, dass ich etwas sagte. Es war schwer, innerhalb von 5 Minuten, und mehr Zeit hatte ich nicht, einem Fremden zu erklären, wer ich war und was ich wollte und seine Hilfe zu gewinnen. Ich versuchte es gar nicht erst. In den Augen des Mannes vor mir war etwas so Durchdringendes und Wissendes, dass ich kein Wort hervorbrachte. Ich starrte ihn nur an und stotterte. »Sie scheinen es eilig zu haben, mein Freund«, sagte er bedächtig. Ich nickte nach dem Fenster zu. Von dort blickte man durch eine Lichtung zwischen den Büschen aufs Moor hinaus, und eine halbe Meile entfernt sah man gewisse Leute durchs Heidekraut herankommen. »Aha«, sagte er und nahm einen Feldstecher auf, durch den er in aller Ruhe die Leute betrachtete. »Sie laufen vor der Polizei davon, was?« »Nun ja, darüber können wir in Ruhe reden. Inzwischen wünsche ich nicht, dass diese blöde Landpolizei in mein Privateigentum eindringt. Gehen Sie in die Bibliothek, dann sehen Sie gegenüber zwei Türen. Gehen Sie durch die linke und machen Sie sie hinter sich zu. Dort sind Sie in Sicherheit.« Und der merkwürdige Mann griff wieder zur Feder. Ich tat wie befohlen und befand mich in einer kleinen, dunklen Kammer, die nach Chemikalien roch und nur durch ein winziges Fenster hoch oben an der Wand Licht empfing. Die Tür war mit einem Klicken hinter mir zugefallen, wie die Tür eines Tresors. Wieder einmal hatte ich eine unerwartete Zuflucht gefunden. Trotzdem war mir nicht wohl. Irgendetwas an dem alten Herrn verwirrte und beängstigte mich. Er war zu bereitwillig gewesen, fast als hätte er mich erwartet. Und seine Augen waren erschreckend intelligent. Kein Laut drang zu mir in diese dunkle Kammer. Es konnte sein, dass die Polizei das Haus durchsuchte, und wenn, dann würde sie wissen wollen, was hinter dieser Tür war. Ich versuchte, mich in Geduld zu fassen und zu vergessen, wie hungrig ich war. Dann wurde ich etwas zuversichtlicher. Der alte Herr konnte mir nicht gut eine Mahlzeit verweigern, und ich malte mir mein Frühstück aus. Mit Speck und Eiern würde ich zufrieden sein, aber ich wollte eine gute halbe Speckseite und ein halbes 100 Eier. Und dann, während mir in der Vorfreude schon das Wasser im Munde zusammenlief, klickte es und die Tür stand offen. Ich trat in die Sonnenhelle hinaus und fand den Hausherrn in einem tiefen Sessel sitzend, in dem Raum, den er die Bibliothek genannt hatte. Er blickte mich neugierig an. »Sind Sie weg?«, fragte ich. »Sie sind weg. Ich habe Ihnen weisgemacht, dass Sie über den Berg hinüber sind. Ich möchte nicht, dass die Polizei sich zwischen mich und jemanden drängt, dem ich mit Freuden die Ehre meiner Gastfreundschaft erweise. Sie haben Glück heute Morgen, Mr. Richard Hanney.« Während er sprach, schienen seine Augenlider zu zittern und ein wenig über die scharfen, grauen Augen hinunterzufallen. Wie ein Blitz fiel mir jener Satz von Scudder ein, mit dem er den Mann beschrieben hatte, den er am meisten fürchtete auf der ganzen Welt. Er hatte gesagt, der könne die Augendeckel herunterklappen wie ein Habicht. Da erkannte ich, dass ich schnurstracks ins Hauptquartier des Feindes hineinmarschiert war. Mein erster Impuls war, den alten Schurken zu erdrosseln und zu fliehen. Er schien meine Absicht zu erraten, denn er lächelte freundlich und nickte in Richtung der Tür hinter mir. Ich drehte mich um und sah zwei Diener, die ihre Pistolen auf mich gerichtet hatten. Er wusste meinen Namen, aber er hatte mich noch nie gesehen. Als mir das blitzschnell klar wurde, sah ich eine winzige Chance. »Ich weiß nicht, was Sie wollen«, sagte ich grob. »Und wen meinen Sie mit Richard Hanney? Ich heiße Ainsley.« »So«, sagte er und lächelte immer noch. »Aber natürlich haben Sie noch andere Namen. Wegen eines Namens wollen wir uns nicht streiten.« Jetzt nahm ich mich zusammen. Meine Kleidung, überlegte ich, könnte mich bestimmt nicht verraten, ohne Jacke und Weste und Kragen. Ich setzte mein mürrischstes Gesicht auf und zuckte die Achseln. »Wahrscheinlich werden Sie mich doch noch anzeigen, und das ist eine Hundsgemeinheit. Lieber Gott, ich wollte, ich hätte das verfluchte Auto nie gesehen. Hier ist das Geld. Soll es Ihnen Unglück bringen?« Und ich warf 4 Goldstücke auf den Tisch. Er machte die Augen etwas weiter auf. »Aber nein, ich werde Sie nicht anzeigen. Meine Freunde und ich wollen privat mit Ihnen abrechnen, das ist alles. Sie wissen ein bisschen zu viel, Mr. Hanney. Sie sind ein geschickter Schauspieler, aber nicht ganz geschickt genug.« Er sprach sehr sicher, aber ich merkte doch, dass ein Zweifel bei ihm aufdämmerte. »Um Himmels Willen, hören Sie auf mit dem Quatsch«, schrie ich. »Alles ist gegen mich. Kein bisschen Glück habe ich gehabt, seit ich in Leith vom Schiff gegangen bin. Ist es denn so schlimm, wenn ein armer Teufel mit leerem Magen ein bisschen Geld mitnimmt, das er in einem kaputten Auto findet? Mehr habe ich nicht getan. Und dafür werde ich schon 2 Tage lang von der verfluchten Polente über die Berge gehetzt. Ich kann Ihnen sagen, ich bin es jetzt leid. Tun Sie, was Sie wollen, alter Knabe. Ned Ainslie gibt auf.« Ich sah, dass sein Zweifel wuchs.